Lektion 2. Text 3. Mein Name ist Lingua. Nehmen Sie doch bitte Platz, Herr Lingua. Mein Name ist Lingua. Ja, Herr Lingua. Sie haben sich hier bei uns als Chefassistent beworben. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über sich. Ja, also, nach der Schule habe ich angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren. Und zwar erst in Paris und dann... Ja, Herr Lingua, das steht ja in Ihrem Lebenslauf. Mich interessiert vor allem, wie man dazu kommt, so viele Sprachen zu sprechen. Sie schreiben hier, Sie sprechen sehr gut Französisch, Italienisch und Englisch. Sie haben gute Kenntnisse in Spanisch und Persisch und sprechen außerdem noch etwas Arabisch und Japanisch. Ja, also das kam so. Meine Mutter ist Italienerin und mein Vater kommt aus der französischsprachigen Schweiz. Als Kind lebte ich in Bern, in der Schweiz, und dort spricht man ja Deutsch. Mit 10 Jahren schickten mich meine Eltern auf ein Internat nach England. Dort war ich mit einem Araber, dem Sohn eines Scheichs, befreundet. Während des Studiums machte ich 1 Jahr lang ein Betriebspraktikum in Japan, bei Honda. Ja, und Persisch? Ich bin seit 10 Jahren mit einer Perserin verheiratet. Und Spanisch? Wie haben Sie Spanisch gelernt? Ach so, ja, Spanisch habe ich 5 Jahre lang auf einer Sprachenschule gelernt. Das ist ja sehr interessant. Sie sind ja ein echtes Sprachgenie. Können Sie denn alle diese Sprachen auch schreiben? Naja, Französisch und Englisch auf jeden Fall und Spanisch und Italienisch auch recht gut, aber die anderen... Wie sieht das denn mit Deutsch aus? Haben Sie denn jemals eine deutsche Schule besucht? Doch, ich bin ja 4 Jahre in Bern zur Schule gegangen. Aber da waren Sie ja noch ein Kind. Ja gut, es ist schon lange her. Ein bisschen Schwierigkeiten habe ich manchmal schon beim Schreiben. Aber mit etwas Übung. Schließlich spreche ich ja perfekt Deutsch. Das tut mir sehr leid, Herr Lingua. Aber perfekt Deutsch in Wort und Schrift ist absolute Voraussetzung. Trotzdem, es war interessant, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Herr Lingua. Aber bedenken Sie doch, dass ich...